Aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas legten der Vertreter der Zweistelle Pyongyang, der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, Cho Il-min und seine Mitarbeiter am 13. August an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Fügelmannsude einen Blumenkorb nieder und verbeugten sich davor. An demselben Tag legten sie auch an der Bronzebüste von der antijapanischen Heldin Kim Jong-su im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong Blumenstrauß nieder.